Radio Berlin. Wortspiel. Ich bin nicht gern, wo ich herkomme. Ich bin nicht gern, wo ich hinfahre. Warum betrachte ich den Radwechsel mit Ungeduld? Das fragte Bertolt Brecht in einem seiner Gedichte. Niemand wartet freiwillig. Warten fällt schwer. Es ist gemeinhin ein Zustand nicht selbstbestimmter Passivität. Das Verharren in der Erwartung auf etwas, das noch nicht ist und vielleicht... Radio Berlin. Wortspiel. Ich bin nicht gern, wo ich herkomme. Ich bin nicht gern, wo ich hinfahre. Warum betrachte ich den Radwechsel mit Ungeduld? Das fragte Bertolt Brecht in einem seiner Gedichte. Niemand wartet freiwillig. Warten fällt schwer. Es ist gemeinhin ein Zustand nicht selbstbestimmter Passivität. Das Verharren in der Erwartung auf etwas, das noch nicht ist und vielleicht nur sein kann, erfolgt einen Zustand der Leere. Es führt zu Ungeduld, Unruhe oder Lähmung. Keiner läuft los, um zu warten. Das freudige Warten, so scheint es, bleibt allein den Kindern vorbehalten. Die gestohlene Zeit. Ein Radioessay über das Warten von Barbara Bogen im Wortspiel. Das Warten fällt schwer. Es ist ein Zustand erzwungener Passivität. Das Verharren in einer Erwartung auf etwas, das noch nicht ist und nur vielleicht sein wird, erzeugt Leere. Ein Unzustand, der zu Ungeduld führt. Unruhe. Lähmung. Warten beschreibt einen Nullraum. Nichts. Ich warte und mir vibriert ein milde tönendes, törichtes Nichts entgegen. Ich warte und nichts. Ich erwarte nichts. Ich warte auf Antwort. Ich warte auf die Ankunft von Hoffnung. Warte auf den Ausbruch der Weisheit. Warten, dass ich erhört werde. Hier wird sie keiner hören. Jede Wartehalle, jedes Wartezimmer besitzt einen negativen Beigeschmack. Es sind lieblose Räume ohne Intimität, in denen letztlich keiner sich gern, sondern immer nur notgedrungen und gezwungenermaßen aufhält. Warten ist Zwang. Gegenteil der Freiheit. Keiner geht los, um zu warten. Niemand will hier, sondern immer schon dort und angekommen sein. Niemand wartet freiwillig. Es scheint, die Wartezeit sei eine Zeit, die dem Leben gestohlen würde. Gestohlene Zeit? Leerer Raum. Schwer zu ertragen. Die Nerven werden gespannter. Warten. Ausbrüten der Ohnmacht. Warten macht nervös. Warten macht hässlich. God and death. Der Tod und Gott? Godot. Gott und Tod. Godot. Gott ist tot. Der Tod? Godot. Oder Gott. Entweder. Oder? Tod oder Gott. Warten wir auf nichts sonst? Nur noch 1017 Tage bis zum Ende des Kapitalismus. Schrieb Joseph Beuys auf eine Schiefertafel. Eine glatte Behauptung. Wunschgedanke. Da hätte er lange warten können. Worauf überhaupt noch warten am Schlusspunkt utopischer Hoffnungen? Vielleicht haben wir noch alles zu verlieren, aber nichts mehr zu erwarten. Und wir alle warten hier umsonst. Auf was warten Sie? Worauf warten Sie? Ich warte, dass die Himmel herunterstürzen. Ich warte, dass die Wolken zerbrechen. Warte auf die Geburt einer Weisheit. Ich warte auf das Positive. Ich warte auf das Ende der Zeit. Das kann man nicht aushalten, diese ewige Warterei. Gott verdammt, dass das aufhört. Das kann man doch nicht aushalten. Warten macht so hässlich. Ich schreie jetzt mal. Sie sind ja immer noch nicht schlauer. Das wird Ihnen doch in diesem Etablissement nichts nützen. Unsere Schreie hier sind stumme Gesellen. Und dieser Saal, vertrauen Sie mir, hat eine miserable Akustik. Niemand wird sie hören, niemand sie sehen. Ich fürchte, mein hoffnungsvoller Freund, Sie werden auf Weiteres unerhört bleiben. Aber... Aber was? Ich möchte eine Lösung, eine schnelle Erlösung, wenn Sie so wollen, ja. Na, der Tod kennt auch keine Antwort. Wussten Sie nicht? Warten können ist eine Frage des Charakters. Oder eine Frage der Einfallslosigkeit, wenn nicht gar der Einfalt. Aber dieser Raum hier macht mich nervös. Ich bin am Ende. Eben nicht, junger Freund, eben nicht. Das dauert noch. Das dauert hier noch länger. Ruhe bewahren ist letztlich eine Frage des Kulturraums, in dem wir uns befinden. Und Ihnen würde etwas mehr tödliche Ruhe gut tun. Ach, wissen Sie, Erkenntnisse. Vielleicht sind wir dann weise, wenn wir keine Erkenntnisse mehr brauchen zu unserem Glück. Man sieht hier so schlecht. Könnte man nicht wenigstens das Licht ein wenig heller? Es will mir scheinen, als würde es in Wahrheit immer düsterer um uns. Sie halten die Nacht für das Gegenteil der Wahrheit? Ich fürchte nur, wir sind hier für einen Stromanschluss schon lange nicht mehr vorgesehen. Ich sehe den Himmel nicht mehr. Ja, wir tappen im Dunkeln. Aber die dort drüben auch. Hören Sie mal, womit sind die gerade beschäftigt? Sie nennen es Globalisierung. Und? Nützt es was? Wenig. Sie befremden sich trotzdem. Schauen Sie, alles, auch unser Zustand, hat Vorteile. Vorteile? Welche Vorteile? Sie müssen zum Beispiel nie mehr arbeiten. Kein Leistungs- und kein Zeitdruck mehr. Nie mehr Anstrengung. Kein Kindergeschrei, kein Weibergewimmer, kein Krieg. Sie müssen nie mehr Sport treiben. Nie mehr Sex. Die Gegenwart bleibt Ihnen erspart. Und zu guter Letzt, Sie müssen die Menschen nicht mehr ertragen. Das alles ist nicht zu unterschätzen. Gewiss, aber das ist die Hölle. Nicht wirklich. Wir erleben nichts. Wir erleben das Nichts. Och Gott. 3, 4, 5, 6. Was ist? Was tust 7, du da? Was 8, zählst du da? Ich zähle. Stör mich nicht. Die Sekunden. 9, 10. Die Sekunden? Wieso 11, die Sekunden? 12, bis sie wieder grün ist. 13, wer? Na, die Ampel. 14, 15. Du zählst die Sekunden, 16, bis die Ampel 17, auf grün springt. Ah, natürlich. 18. Wozu 19, zum Teufel? 20, weil die Zeit dann schneller vergeht. Ich kann nicht warten. Ich kann sonst nicht so lange abwarten. Das macht mich nervös. Ich werde verrückt. Wenn ich zähle, werde ich nicht wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig, wenn ich so lange warten muss. Etwas gesunde Ruhe würde dir gut tun. Der Wahnsinn der schönen, schnellen Gesellschaft, die ständig, auch im flotten, merkantilen Umgang mit dem Leben, sich ängstigt, ihr könne die Zeit gestohlen werden, irgendetwas abhanden kommen, das ihr gehört, als gehörte ihnen die Zeit, in der sie lebten, als sei sie nicht nur geliehen. Aber wie erbärmlich wussten sie, diese Leihgabe zu nutzen. In Südamerika gab es Indianerstämme, die, als europäische und nordamerikanische Kaufleute ihnen Geld für ihr Land, ihren Baumbestand anboten, dies streng zurückwiesen, mit großem Erstaunen und der Erklärung, die Natur und ihre Bestandteile, die Bäume etwa, sei nicht ihr Eigentum, sondern ihnen lediglich für die Zeit ihres Lebens zur Verfügung gestellt, geliehen. Also seien sie unverkäuflich, nicht käuflich eben. Und gerade weil etwas nicht käuflich war, zeugte dies von einem Gefühl für das Kostbare der Existenz. Ein Gefühl für etwas vermeintlich Heiliges, das man in den westlichen Regionen längst auf unbemerkte Weise verloren hatte. Vielleicht sogar war am Ende alles, was man kaufen konnte, überhaupt nicht kostbar, gewissermaßen grundsätzlich wertlos. Worauf aber warteten die? Worauf warteten diese Toren, die vergessen hatten, was die Ruhe war, was Geduld bedeutete? Die Ruhe war nicht gestohlene Zeit, sondern geschenkter Raum gewissermaßen, wenn man so wollte, eine Gnade. Aber davon wollten sie nichts wissen, sondern stachen davon unter verschlossenen Himmeln, stießen temporeich hinein in ihre eigenen Heiligtümer, die Banken, Börsen, die Sportzentren. In ihren chromverglänzten Karosserien und ICEs und Flugzeugen segelten sie hysterisch heillos über diesen Planeten von einem Ort zum anderen. Die weltgewandte Rastlosigkeit im hektischen Blick und locker versenkt im Reisegepäck. Sie konnten nicht bewusst die Zeit leben, konnten nicht abwarten. Und sie bemerkten nicht, dass je schneller sie waren, sie immer länger für die Wege brauchten, dass sie nichts abkürzen konnten, indem sie rasten und die Sekunden zählten, dass ihnen alles zu lang dauerte, weil Langeweile lauerte und sie heimzusuchen drohte, und dass sie über diese Furcht selber immer mehr zu diesen wortreichen, nichtssagenden, schnelllebigen Langweilern wurden. Sie konnten keine Zeit mehr verbringen und keine Zeit mehr halten. Stattdessen verjagten sie sie und schlugen die prachtvolle Gabe erfolgreich in die Flucht und hatten auf diese Weise nichts mehr von ihr. Ungeduld, es war ja immer zugleich auch eine Frage der charakterlichen Beschaffenheit und des Egos und damit auch der Eitelkeit. Schneller sein, der Erste sein, Sieger sein, Macht, die immer nur die Illusion von Größe war und wahrscheinlich der Ohnmacht viel näher, als man glaubte. Ich warte darauf, dass wir eine Ahnung haben werden. Manager warten nie. Erfolgsmenschen warten nicht, können gar nicht warten, wüssten gar nicht, wie das geht. Warten ist die Zuweisung an die ohnehin Ohnmächtigen, die mit Geduld, diese Dulder, die Schwachen, die Wehrlosen, denen das Warten noch mehr von ihrer Ohnmacht entgegenhält. Warten ist gegen den Markt und Marketing ist der Mythos der Zeit und Zeit ist Geld und Warten ist Geldverlust. Tut mir leid, aber Warten ist was für Loser. Buddha heißt es, besitzt die Fähigkeit zu warten. Ein trüber Himmel war schwarz vor Nacht. Ein Blick auf die tickende Uhr sagte ihr, dass die Nacht noch frisch und dass sie diesmal früh aufgewacht war, früher als sonst. Aber tiefschwarz war die Nacht trotzdem. Sie besaß eben nicht allzu viele Entfaltungsmöglichkeiten. Sie wartete, denn sie war wach. Wieder einmal. Sie stöhnte. Aber sie wusste, dass ihre leise Revolte ihr nichts nützen würde. Nur das geduldige Warten half. Und auch das nur vielleicht. Es hatte schon ganze Nächte gegeben, die sie durchgewartet hatte auf diese Weise. Mitunter wütend, gelegentlich auch voll gespielter Geduld. Aber der Himmel trug ihren Temperamentswechseln sowie ihren Schauspielkünsten keine Rechnung. Sie lag wach wieder einmal und musste wohl oder übel abwarten, bis sie wieder einschlafen würde. Seit Jahrzehnten litt sie unter diesem losen Schlaf, der sich immer wieder zur völligen Schlaflosigkeit durch die Nacht ausbreitet. Und sie hatte immer noch kein Mittel gefunden, wie sie mit der ungewollten Zeit umgehen sollte, die da auf sie zufiel. Wie sie umgehen sollte mit dem Warten auf diesen kleinen Tod, den großen Schlaf. Irgendwann würde es soweit sein, tröstete sie sich, wissend, dass dies keineswegs sicher war und dass das, worauf sie wartete, vielleicht nichts als dieses dunstige Bewusstsein sein würde, diese Heimsuchung, die sie am Tag darauf befiel, das anhielt bis zum Mittag, mitunter auch den ganzen Tag über. Ein Gehirn wie Watte, von einem spröden, weißen Nebel umworben, denen das Koffein ganzer Kontinente nicht wegzuspülen vermochte. Sie beruhigte sich damit, dass sie hier an sich ganz gut lag. Das Bett war weich und sie konnte durch die vorgezogenen Vorhänge in das gleichgültige Licht eines anscheinend gleichfalls wachen Mondes blicken, dem sie sich so oder so nicht entziehen konnte. Nur das beständige, dämonisch gleichmäßige Ticken der Uhr, das sie wahnsinnig machte. Irgendwann war es soweit, ein gütiger Moment, dachte sie, in dem sie im Schlaf wieder verschwinden konnte, sich hineinwinden in diesen Zustand anhaltender Bewusstlosigkeit, der ihr lieber war als dieser dürre Mond, dessen Betrachtung zu nichts führte. Warten. Sie konnte sich noch gut daran erinnern, wie sie als Kind immer geglaubt hatte, man müsse nur ein wenig abwarten und es ginge los. Alles würde besser und irgendwann ginge alles endlich los. Als ganz kleines Kind wartete man eben darauf, dass man ein etwas älteres Kind wurde. Als etwas größeres Kind wartete man auf den Beginn des Erwachsenwerdens. Auf den Moment, in dem eben, wie gesagt, endlich etwas sich ereignen und alles, alles losgehen würde. Den Moment, in dem das schreckliche, das quälende Warten zu Ende war und das Schöne, das Leben begann. Sie erinnerte sich, wie sie in den quälendsten Unterrichtsstunden in der Schule versucht hatte, die Zeit zu überlisten, noch nicht wissend, dass sie auf diese Weise erst recht ihr Opfer werden würde. Auf einem Blatt Papier hatte sie das Verstreichen der Minuten verzeichnet. Sie führte genauestens Buch über das Fließen der Zeit. Noch 45 grauenvolle Minuten bis zum Ende der Stunde, malte sie säuberlich vor sich hin. Noch 44 Minuten, noch 40, 30, noch 19, noch 5. Jede Minute also. Mit jedem verstreichenden Augenblick schien das Unheil sich zu dezimieren. Man brauchte nur abzuwarten und das Unglück auszuzählen. Aber die Freude erwies sich als kurz, sehr trügerisch. Irgendwann tatsächlich war die Stunde zu Ende. Aber merkwürdig, man hatte nicht damit gerechnet, dass es noch eine nächste gab. Und wieder eine nächste. Und noch eine. Und dass morgen noch ein Tag war. Und noch eine Woche, ein Monat, ein Jahr. Ein Leben, in dem sich alles wieder genau so ereignen würde. Also bis wann sollte man zählen? Und wie lange? So ging das immer weiter, bis man sich nicht mehr nach dem schnellen Verstreichen der Jahre sehnte, sondern es mit angstvollen Händen abwies, jede Schnelligkeit vermied, weil sie einem das Leben zu nehmen schien und die Lebenssäfte mit dem immer schnelleren Verfließen der Zeit auszutrocknen drohten. Das Ticken der Uhr machte sie jetzt wirklich wahnsinnig. In einem Dreivierteltakt erzählte es unablässig die merkwürdige, monotone Geschichte der Zeit, um die sie nicht gebeten hatte. Im schnellen Bogen fasste sie auf den gläsernen Nachttisch und warf die Zeitbombe hinüber, fort von ihr in das benachbarte Zimmer, schräg durch die offene Tür. »Das ist doch nicht so schlimm. Das ist doch nur Absitzen«, hatte eine andere Schülerin ihr damals in der Schule gesagt, und man hatte sich damit getröstet. »Nur Absitzen«. Irgendwann ist es zu Ende. Aber manchmal wollte ihr scheinen, als wenn diese Devise auch für das ganze Leben galt. Als wenn es unbemerkt eine Art Maxime für das ganze Leben war. Es war merkwürdig. Immer hatte man darauf gewartet, dass es losgehen würde. Etwas, von dem man nur eine regelrecht ungenaue Vorstellungen besaß, was es sein, worum es sich handeln könnte. Vielleicht war es so ein Ja-es-muss-sein-Gefühl, auf das sie wartete, was letztlich wahrscheinlich nichts anderes war als eine Variation dieses Verweile-doch-Gedankens. Stattdessen pochte ein anderes, das Es-muss-alles-überhaupt-nicht-sein- Lebensgefühl beständig auf sein vernichtendes, resignatives, blutleeres Recht. Man hatte wohl darauf gewartet, dass das Leben losgehen würde und man den vitalen, pulsierenden Geschmack auf die Zunge bekam, von dem man törichterweise glaubte, dass er existierte, weil es allgemein immer wieder behauptet wurde. Endlich! Aber es ging nicht los. Man wartete und wartete sich zu Tode, aber es ging nicht los. Irgendetwas tickte noch immer, pochte heftig in ihren Ohren, bestimmte den Rhythmus ihres Denkens. Aber es war unmöglich, sie hatte den Wecker weggeschleudert. Bis sie bemerkte, dass es etwas anderes war, das da unaufhörlich tickte und die Sekunden zählte. Es kostete etwas Zeit, bis sie feststellte, dass dieses Etwas sie selbst war. Ihr eigenes, hochmütiges, blaues Blut. Es strömte und pochte und zählte die Zeit. Ihre Zeit, die verlief, ablief, auslief und sich schonungslos in der Nacht verlor. Das Ticken kam aus ihr, von jener Stelle links unterhalb der Brust, dort, wo sie ihr Herz vermutete. Sie blickte sinnlos in einen spitzzüngigen weißen Mond und konnte nicht schlafen, lauschte gehorsam dem selbstständigen Takt ihres Blutes. Und wartete. Es ist schon eine ganze Weile, dass wir hier warten, nicht wahr? Ja. Ja. Wissen Sie, als wir noch nicht hier waren, da hatte man doch die Illusion, die damals so etwas wie Gewissheit zu sein schien, dass sich etwas bessern, dass es immer ein Ende geben würde des Leidens. Selbst in den ganz schwierigen Augenblicken unserer Existenz, in den Momenten der Unüberwindbarkeit, in denen der Körper schmerzt. Oder das Bewusstsein. Wie? Ja, glaubte man immer an Veränderung, also Linderung und dass zu guter Letzt der Tod sanft alles hinwegspülen würde und wir frei wären, spätestens dann. Aber es gibt kein Ende. Das ist der Witz. Es gibt gar kein Ende? Ist das ein Witz? Wie lange warten Sie schon hier? Ich weiß nicht. Ich habe den Überblick verloren. Ein Jahrzehnt, mehrere Jahrzehnte, vielleicht 100 Jahre, 500, wer weiß das schon, vielleicht 1000. Wissen Sie, wenn man so lange wartet auf etwas, verliert man leicht das Gefühl für die Zeit. Ich warte darauf, dass es einen Weg gibt und ein Ende und dass das Ende des Weges der Beginn der Freiheit ist. Naja, sehen Sie hier irgendwo Ausgänge? Ich fürchte, der zuständige Architekt dieser letzten Räumlichkeit hat versäumt, die Türen zu behaupten, Türen. Wissen Sie, das sind so Flausen. Sie erwarten zu viel. Und Freiheit ist das Ende oder ein unendliches Bewusstsein. Ach, ich bin so müde. Wenn man sich nur ein wenig ablenken könnte. Der Schlaf ist die Hoffnung der Lebenden. Und der Tod ist nichts als ein auf die Ewigkeit gespanntes Bewusstsein? Ja. Ewig hier herumhängen? Ich begreife Ihre Unruhe im Umgang mit dem Tod nicht. Der Tod hat etwas sehr Beruhigendes, Tröstliches an sich, glauben Sie mir. Früher habe ich mal eine Frau gekannt, die wartete darauf, dass das Bild eines Mannes vor ihr erscheinen würde. Es war ein Bild, von dem sie sagte, dass sie es in sich trug, von Geburt an. Also so eine Art Ideal oder sowas. Und der Mann, der mit dem Bild identisch sei, das sei dann der Mann, den sie lieben würde. Ewig. Alle Liebhaber hat sie abgewiesen. Viele. Und hat gewartet. Und? Ist ihr das Bild von einem Mann eines Tages erschienen? Nein, nur ich bin ihr erschienen. Haben Sie mehr Vertrauen. Wir sind frei. Die Wolken werden nicht stürzen, die Himmel nicht explodieren. Aber ich rate Ihnen, Freund, geben Sie Ihre unterirdische Hoffnung auf leichtere Abwechslungen auf. Ja, wahrscheinlich. Hoffnung ist etwas für Dilettanten und Lebende. Thank you. Na, und Sie? Sitzen auf Ihrer depressiven Schaukel und warten, dass der Krieg aus der Mode ist? Tun Sie was, Mann. Viel haben Sie nicht zu verlieren. Was wollen Sie? Worauf warten Sie? Vor rund 100 Jahren hat ein gewisser Herr Freud das Glück abgeschafft, indem er sagte, das Glück sei im Weltenplan nicht vorgesehen. Zu fast ähnlicher Stunde hat ein gewisser Herr Nietzsche den zuständigen Gott abgeschafft, indem er ihn für verstorben erklärte. Und beinahe zeitgleich machte sich ein Herr Marx daran, langfristig die Menschheit um die Hoffnung zu kürzen und jedwede Utopie. Was wollen Sie also? Worauf warten Sie noch? Es ist nichts mehr zu erwarten. Die Welt ist eine alte, leere Schachtel. Zigarette? Nein, danke. Schmeckt hier noch besser. Ich hatte immer ein gestörtes Verhältnis zum Tod. Nur mit der Zeit stelle ich fest, dass sich der Tod gar nicht so sehr vom Leben unterscheidet. Wissen Sie, das gleiche schimmernde Nichts, nur vielleicht ein wenig anders im Geschmack und in der Färbung. Naja, ich habe schon gemerkt, Existenzialist, Nihilist, Franzose oder Deutscher oder sowas. Was? Natürlich. Natürlich was? Natürlich Deutscher. Natürlich. Das ist schlimm. Nihilismus ist schlimm. Eine Krankheit des Bewusstseins, eine teuflische Marodität des Geistes. Außerdem, die Deutschen können nie warten. Darin sind sie völlige Versager. Also ich muss doch sehr bitten. Sie sind die miserabelsten Wartenden der Weltgeschichte. Ungeduldige Gesellen, niemals Ruhe im Leib. Die hysterischsten Freunde des wackeren Universums, großmannssüchtig und dennoch zuweilen kleingeistig. Demokratie, Ökonomie, Europa, das hat ihnen auch nicht recht verholfen, menschlicher zu werden. Immer wirken die so abgehetzt, immer gejagt. Oder sie jagen selber irgendwem nach. Als hätten sie den Satan im Leib. Ja, diese Hektik verjüngt nicht gerade. Hektik macht hässlich. Wissen Sie, die Deutschen verlieren leicht den Blick für das Wesentliche aus den Augen. Wie sagten Sie, hießen Sie, als Sie noch nicht hier waren? Ich hieß, so glaube ich, Waldemar. Und Sie? Mein Name war, so weiß ich genau, Esra. Alles holt uns ein. Ich will hier raus. Ich will hier endlich raus. Seien Sie selig. Wenigstens wird hier nichts mehr von Ihnen erwartet. Ich erwarte nicht so viel vom Leben, hatte unlängst einer gesagt und löste mit diesen schlichten, stillen Worten in seiner Umgebung namenlose Befremdlichkeit aus. Doch ist es vielleicht der einzige Weg, sich freundlich und schadlos zu halten, wie um sich selbst zu retten. Zähe Minuten, getrocknete Sekunden, gelähmte Zeit auf der Zunge, wie auf Kohlen und Feuer im Leib. Warten, Folter, im Innersten schwer wie das müdeste Blei, träge Mühlen der Zeit, Ungeduld. Aber dann dieser schreckliche Augenblick, wenn einer einsehen musste, dass von einem anderen im Wohl und sogar sehr gut bekannten Menschen nichts mehr zu erwarten war, dass man ihn zu Ende entdeckt, er sich zu Ende erzählt, man ihn bis zu seinem Ende hin erlebt hatte und alles wusste, was ihn betraf. Er jedes Wort schon ausgesprochen und benannt hatte und so die Neugier auf ewig vertrieben war, dass nichts mehr abzuwarten und zu enthüllen sein würde, was in der Wirkung über ein zaghaftes, leises Zucken der Achseln hinausgegangen wäre. Nichts mehr zu erwarten. Dieser Moment war das Ende der Liebe. Sie wusste nicht mehr genau zu sagen, wie lange es schon her war, dass er sie hatte warten lassen. Verstehen Sie das nicht falsch, es ging nicht um eine einmalige Begebenheit. Nicht etwa war es so, dass sie seit einer Stunde oder zwei, einem Tag oder einem Monat auf ihn zu warten gezwungen war, sondern vielmehr verhielt es sich so, dass er das Warten bzw. das Warten lassen als eine Methode des Umgangs der grundsätzlichen Kommunikation zwischen ihnen begriff. Das Warten lassen war sein grausames Prinzip. Er ließ sie immer warten, fast jeden Tag. Bei jeder Verabredung kam es vor, dass sie saß und in diesen merkwürdigen Nullraum blickend tiefer und finsterer hineingestoßen wurde in dieses Warten, dass ihr die Zeit stahl, dass er wieder Raub betrieb mit ihrer Lebenszeit, die er auf diese Weise vernichtete. Es war eine Methode des nicht gleichgültigen, aber allmählichen Tötens. Seine außerordentliche Strategie der Kriegsführung. Keineswegs hatte er diese Technik ausschließlich im Zusammenhang mit ihr entwickelt. Er nutzte und benutzte sie überall. Im Umgang mit Freunden, Kollegen, mit Kunden. Er ließ auf sich warten und es handelte sich wohl um seine spezielle, eigentümliche Art der Rache an ihr und einer Welt, die augenscheinlich nicht bereit war, ihm etwas zu überantworten, etwas zu geben, auf das er selbst wartete. Und das er wohl allem Anschein nach niemals bekommen hatte. Auch wusste man nicht mit Bestimmtheit zu sagen, was er denn eigentlich erwartete, was er wollte. Denn er war bar und unfähig jeder Artikulation zu diesem Thema. Alles war ihm unbewusst. Sein Prinzip war das Prinzip des Wartenlassens. Das war seine persönliche, individuelle Form äußerster Aggression. Die Sprache seines ganz persönlichen Hasses. Das spezifisch Merkwürdige daran war, dass er, indem er alle Welt und eben auch sie auf diese schmerzliche Weise warten ließ, in dieser Welt, die davon nicht unbeeindruckt blieb, selber die Aggression auslöste, dieses starke Bewusstsein für die Ohnmacht und die daraus folgende Wut, die ihm in Wahrheit selber eigen war. Irgendwann lechzte die Welt nach Rache. Schließlich machte Warten hässlich. Vermutlich, natürlich ließ sich das nicht mit Sicherheit ausmachen, aber man mochte doch spekulieren, hatte er sich auf diese Weise zum insgeheim bestgehassten Mann der Stadt hochgearbeitet. Selbstredend war der Hass der anderen stets mit schweren Schuldgefühlen verbunden, was Rückschlüsse darauf zuließ, dass er selbst davon nicht frei war, dass auch er voller kleiner oder auch größerer Tode war, die er gern auf andere übertragen hätte. Selbstredend war er krank, schwer krank, ein Krimineller des Mitmenschlichen, ein ruinöser Vernichter jeder Verabredung, jeder Übereinkunft, ein vollständig solistisch arbeitender Dämon im Geiste des alltäglichen Sadismus. Hätte man ihm dies um seine Rettung willen zu erklären versucht, nichts als ein warmes, charmantes Lächeln wäre die Antwort gewesen. Natürlich war er intelligent genug, um, nachdem er hatte warten lassen, für entsprechende Rationalisierungen zu sorgen. Immer und immer wieder gab es ausreichende und dem äußeren Anschein nach äußerst plausible Gründe, warum er in diesem Fall wieder einmal und unvermeidlicherweise hatte warten lassen, hatte auf sich warten lassen müssen. Denn natürlich, alles stand keineswegs in seiner Macht. Er selbst, unschuldig und immer, und zwar vollkommen, ein pureriler Engel. Ein in Unschuld geduschtes Lamm. Beinahe ein freundlicher Gott. Die verbindlichen Rationalisierungen, auch das stand außer Frage, gehörten mit zum Krankheitsbild dieses Menschen, der ansonsten in reinster, vollendeter Harmonie mit sich und den Zeitgenossen zu leben schien. Stets war er erfüllt von Freundlichkeit und einem Höchstmaß an Zuvorkommenheit. Höflichkeit war ihm keine bloße Attitüde. Er nahm sie sehr ernst. Vor allem die selbstlose Hilfsbereitschaft, deren verschiedene Seiten man häufig Gelegenheit hatte, an ihm kennenzulernen. Wenn er wieder einmal hatte warten lassen, Stunden, manchmal Tage, Wochen, und wenn der brütende Hass, das Geschwür des ohnmächtigen Grolls der anderen zu zerplatzen und die bombenartige Explosion ihn zu erfassen und zu verschlingen, wie im Zuge von Lava zu vernichten drohte, brillierte er mit blendendem, strahlend weißem Argument. Wieso nun gerade heute wieder zu dieser Stunde? Ein prachtvoller Bursche. Ein feiner Kerl, gewiss. Es dauerte lange, bis man bemerkte, was es damit auf sich, dass er die Banalität des Teufels im Leib hatte. Eines Tages hatte sie dann dieses kleine, lauernde blaue Flimmern bemerkt, dort unten, knapp unterhalb seiner linken Brust. Dort, wo, wie sie vermutete, das Herz schlug. Es schien wie ein Zeichen, wie eine stille, aber permanent flammende Aufforderung, die besagte, hierher und hier hinein, bitte. In diesem flehenden, beinahe unterwürfigen Ton schien das Signal zu vibrieren. Und sie erkannte, wie sie in letzter Zeit immer öfter sich mit dem tröstlichen Gedanken befasste, in dieses kleine, brave Flimmern in Blau hineinzustechen, zu schießen, um ihm zu liefern, was es erwartete. Schließlich träumte sie davon, erwachte unter nassem Hemd mit schwerem, stoßartig stechendem Atem, schlief nach einer Weile wieder ein, um erneut denselben Traum zu träumen. Albtraum, Wunschtraum, wie sie ihn erschoss. Hinein in diese tiefe, blaue Wunde, dieses farbenfrohe Funkeln, das schon zuvor existiert hatte, lange bevor sie mit der tödlichen Waffe dort hineinzielte. Einige Zeit noch hatte sie sich gegen diesen Gedanken gewehrt, der ihr entgegen aller Vernunft eher mitmenschlich denn unmenschlich zu sein schien. Und dennoch wusste sie, als sie es dann doch später tat und sogleich die Beamten in ihrer Wohnung lud, um die Fakten aufnehmen zu lassen, dass sie aus purer Menschlichkeit, aus reinstem, unschuldigstem Mitleid gehandelt hatte. Aus Mitleid mit einer haltlos verlorenen Figur, die selber so sehr auf diesen letzten Akt gewartet hatte. Nein, nein, nein, ich will jetzt nicht mehr warten. Ich fürchte, nur auf Ihren Willen kommt es zuletzt an. Und ich fürchte, ich muss Ihnen sagen, Sie sind und bleiben ein Kind. Wir leben hier nur noch in der Vorstellung, in der unsrigen und in der anderen. Wir sind ohne Willen, willenlos, ohne Macht. Und wir warten hier eine Ewigkeit, dass sich daran etwas ändert. Wir sind bei ewigem Bewusstsein, aber ohne Handlungsraum. Macht ist auch immer nur die Illusion von Stärke. Aber stimmt, uns hier derart lange warten zu lassen auf das Ende der Ewigkeit. Man könnte wenigstens einige neue Mythen spendieren oder gelegentlich E-Mails. Eigentlich nicht fair. Das ist nicht nur nicht fair, das ist Folter. Ja, warten ist Folter. Vielleicht haben wir es auch nicht besser verdient. Aber dass die Welt nicht seriös ist, wussten wir seit je. Schließlich, das war sie nie. Oder hätten Sie je einen seriösen Menschen gekannt? Ich? Nein. Natürlich nicht. Na bitte. Die Welt an sich ist in den wesentlichen Dingen ziemlich träge. Und bei aller Eile braucht sie für das Eigentliche sehr viel Zeit. Denn sie ist ihrem Wesen nach etwas begriffsstutzig. Ich schlage freundlichst vor, einen Tee zuzubereiten und abzuwarten. Alles hat einen Sinn. Ja, ja, nur welchen? Ich versichere Ihnen, hier wird keiner mit dem Gral vorbeikommen und mit Ihnen lachend über Gräber schreiten. Vielleicht ist es die Zerbrechlichkeit eines Gottes, von der wir keine Ahnung haben, die ihn hindert zu handeln. Die Verlorenheit, der er selber überantwortet ist. Vielleicht wissen wir nichts von der totalen Abwesenheit seiner Allmacht. Keine Ahnung. Er spricht nicht drüber. Wahrscheinlich sitzt er im Dunkeln, hat keine Ahnung. Wie wir alle. Prinzipiell, ob schon nicht immer, hätte er sich selbst als einen eher nüchternen Charakter betrachtet. Er vermutete, dass diese Einschätzung nicht ganz unrichtig war und dass er sie mit den meisten seiner Mitmenschen gemein hatte. Nüchternen Verstandesblicks hatte er also gewartet, hatte also auf die Krankheit gewartet und darauf, dass sie ausbrechen, dass sie ihn heimsuchen würde. Er konnte nicht umhin zu erklären, dass er auf eine kuriose, gewiss nicht allen verständliche und nachvollziehbare Weise sich auf sie freute. Ja, dass er sie sich ersehnte. Eigentlich fand er es sehr erstaunlich, dass sie ihn nach all den Jahren noch nicht befallen hatte. In der Regel war es nämlich so, dass sie Menschen wie ihn mit besonders hoher Wahrscheinlichkeit aufsuchte. Ja, dass sie Menschen wie ihn gleichsam zu favorisieren, beinahe zu mögen schien, wenn dieser so persönliche Ausdruck im Zusammenhang mit einer Krankheit erlaubt war. So kam es, dass er von Zeit zu Zeit auf die Zeichen horchte, die die Krankheit als Vorboten mit sich bringen würde, dass er wartete auf einen klaren, eindeutig zu nennenden, vielleicht stählern blühenden Schmerz in seiner Brust etwa, oder eine sanfte, matte Veränderung seiner Haut, weshalb er manchmal lange stand und suchend an seinem Körper herabblickte. Er wusste, dass sein Warten nicht umsonst war. Die Betrachtung und das Studium gewisser Statistiken ließen diesen Schluss ohne weiteres zu, ohne dass ein allzu großes, unrealistisches Potenzial darin enthalten gewesen wäre, dass nämlich einer wie er die Krankheit bekommen musste. Denn er war unzufrieden. Zweifellos wollte er nicht als Zyniker gelten. Das hätte ihm fern gelegen. Er wusste, die meisten Menschen hegten im Gegensatz zu ihm eine panisch zu nennende Angst vor dem Ausbruch, der ihr sicheres Ende bedeutete. Und die Krankheit nannten sie bisweilen beinahe biblisch die Geißel. Denn naturgemäß wollten sie leben. Und er hatte Respekt davor. Ihm hingegen war es nie um das nackte Leben, das bloße sogenannte Überleben gegangen. Auch so etwas wie Erfolg interessierte ihn lediglich mäßig. Was ihn gleichwohl beschäftigte, war der Erhalt von, wenn der ein wenig aus der Mode gekommene Begriff zulässig war, etwas wie Würde, welche die Zeit, in die er hineingeraten war und von der man nicht wusste, ob man sie noch die Postmoderne oder Postpostmoderne oder was auch immer nennen sollte, allerdings sehr schwer möglich machte. Die Zeit war Namen, Farb und gesichtslos, wie die meisten der Menschen, die sie bevölkerten. Sie waren von ihren Empfindungen so weit entfernt, dass sie nur mehr als schwache, von Nebel verstellte Ahnungen taugten. Meistens freilich nicht einmal mehr das. Eine große Irritation hatte die Menschen erfasst, die sie freudlos in einem merkantilen Netz aufzufangen versuchten, und eine ebenso große Wehmut, die sie der Vorsicht halber Frustration nannten, weil das zeitgemäßer und damit erträglicher klang. Überhaupt waren sie vorsichtig, misstrauisch und unmutig geworden und glaubten an nichts. Augenblicklich waren es schlechte, miserable Zeiten für das Gefühl und für den Geist. All seine Freunde waren ins innere politische und philosophische Exil gegangen, rückwärts gewandt, in private Sphären geschmiegt. In ihren Gesprächen ging es um nichts mehr. Die Himmel und Gehirne schienen ausgegossen. aber vermutlich war nicht einmal die Zeit oder dieses Zeitalter, wie es hieß, schuld. Er war generell kein großer Freund von Schuldzuweisungen gewesen. Er vermutete, dass er einfach zeitlebens ein, wie sollte er sagen, gestörtes Verhältnis zum Leben an sich gehabt hatte. Seit er denken konnte, hatte es ihn nahezu geschmerzt und war ihm grell in die Augen gestoßen wie ein obszön aufgerissener, schwer blauer Himmel an einem heißen Tag im August, der starke Schmerzen im Kopf verursacht. Das Leben hatte in seiner sprunghaften Gleichgültigkeit dabei für ihn stets etwas unausgesprochen Penetrantes, etwas Bleiernes und zugleich Unabwendbares gehabt, mit dem er, weil er es für autoritär hielt, schwerlich sympathisieren konnte, da es ihn atemlos machte, ihn erdrückte. Kurz, er hatte, nicht einmal als Kind war das anders gewesen, das Leben nie besonders geschätzt. Im Gegenzug hegte das Leben auch für ihn keine ausdrückliche Leidenschaft. So etwas beruhte ja meist auf Gegenseitigkeit. Dagegen hatte er auch im Prinzip nichts einzuwenden, denn es schien nur zu logisch. Zwar ließ es ihn im Großen und Ganzen in Ruhe, jedenfalls bedachte es ihn keineswegs mit einem Übermaß an regelrechten Leiden oder unausgesprochenem Unglück beruflicher oder privater Gestalt. Aber es war doch deutlich, dass keine ausgesprochene Neigung zwischen ihm und dem Leben bestand. Sie waren einfach nicht füreinander geschaffen. Und wahrscheinlich nahm ihm das Leben, weil es eitel war und recht selbstverliebt, seine Teilnahmslosigkeit gewissermaßen übel. Es verzieh einem nicht, wenn es ungeliebt blieb. Ja, wenn man es abwies und betrachtete wie einen mit unappetitlichen Begleiterscheinungen versehenen und dabei äußerst langwierig verweilenden Virus, von dem man sich verständlicherweise verschonen und zurückhalten wollte. Nun, so hatte er eben gewartet auf die Krankheit, auf ihren Ausbruch, auf den Krebs. Er fand es eher ein wenig sonderbar, dass er bislang derart lange darauf hatte warten müssen. Vielleicht trieb man ein etwas kindisches, jedenfalls nicht sehr sinnvolles Spiel mit ihm. Möglicherweise handelte es sich aber auch nur um eine Form der Vergesslichkeit oder auch der alten Gleichgültigkeit des Lebens ihm, seiner Person gegenüber. Er war sich nicht sicher, aber er wusste, dass es einen, der mit dieser ihm eigenen Apathie durch die ihm vermeintlich geschenkten Tage schritt, nicht verschonen würde, nicht ihn, nicht seine Bitterkeit, seine Hoffnungslosigkeit, kurz, seine Ohnmacht. Das Leben schien ihm wie ein allzu verwöhnter alter Schauspieler. Stets verlangte es den Beifall der Masse, die törichten Indizien der Unterwerfung. Stets forderte es die strahlende Affirmation und das deutlich Untertänige einer Dankbarkeit, die man ihm gegenüber bereithalten sollte. Und es sonnte sich dann im rauschenden Applaus wie eine alternde Diva, deren Künste in Wirklichkeit äußerst zweifelhaft waren. Ein Phänomen, das die meisten Menschen glücklicherweise nicht bemerkten, da es sich bei den wenigsten um Kunstkenner handelte. Für Diven aber, zumal für solche, die sich selbst überschätzten, wozu sie zumeist neigten, hatte er nie etwas übrig gehabt. Indessen war er weit davon entfernt, wartend in eine Verzweiflung oder etwas in der Art zu verfallen. Denn er hatte Zeit. Viel Zeit. Er konnte es aushalten. Er konnte warten und er wusste, eines Tages würde die Krankheit ihm erscheinen. Er war sich nicht sicher, in welcher Form, und er vermochte nicht exakt zu sagen, wann. Aber mit intuitiver Präzision, wenn es so etwas denn gab, vermutete er ihr schonendes, schüchternes, baldiges Zusammenkommen. Ihre freundliche, sinnliche und entgrenzende Begegnung. Er war von seiner Heimatstadt aus mit dem Zug nach Berlin gefahren. Die einzige Stadt in Deutschland, von der, wollte ihm scheinen, in den letzten Jahren noch irgendetwas zu erwarten war. Er meinte das selbstredend anders als fast alle seiner Zeitgenossen, nicht in einem wirtschaftlichen Sinn. Er hatte sich die vielleicht etwas unscharfe Illusion bewahrt, dass von hier, von dieser Stadt aus, möglicherweise noch eine Veränderung ausgehen konnte. Ja, dass die Stadt befähigt war, einen Impuls hervorzubringen, der die Republik, wenn schon nicht erschütterte, so doch immerhin beeindruckte. Insgeheim hatte er darauf immer noch die letzten Jahre gewartet. Gelegentlich war er deshalb sinnlos hierher gefahren, hatte Streifzüge durch die Straßen unternommen, durch Ausstellungen und Theater und hatte gewartet. Darauf, dass sich etwas ereignen würde, von dem er selber nicht genau wusste, wie es aussehen mochte. Aber niemals verlor er das Gefühl, dass eine Art frisches, neues Erstaunen von hier ausgehen konnte, das die Menschen nicht mehr erwartet hatten. Denn sie lebten schließlich alle, freilich unterhalb der recht spaßigen Oberfläche, in dieser dumpfen Erwartungslosigkeit, in der sie das Leben am Anfang des dritten Jahrtausends zurückgelassen hatte. Als er nach 5 Stunden Bahnfahrt am Ostbahnhof ausstieg und in das träge Weiß der Hochhauslandschaft starrte, war er sich schon nicht mehr so sicher. Vielleicht funktionierte dieser seltsame Hoffnungston wirklich immer nur aus der Torheit der Entfernung heraus. Begab man sich indes vor Ort, verschwand der Zauber unverzüglich und alle visionären Hoffnungen krümmten sich auf dem Berliner Asphalt, als hätten sie akute Magenschmerzen. Im Nachhinein hätte er wirklich nicht mehr exakt zu sagen gewusst, wann er ihn entdeckt hatte. War es an dem Abend nach der Volksbühne gewesen? Oder auf der Zugfahrt nach Hause einige Tage später? Oder erst wirklich ganz zu Hause angekommen? Plötzlich jedenfalls war er da gewesen. Ein kleiner, fast nichtssagender, beinahe unauffälliger blauer Punkt. Oder, wie es schien, doch etwas größer als ein Punkt. Plötzlich platziert unterhalb seiner linken Brust, dort, wo, wie er vermutete, das Herz schlug. Ein kleines blaues Mal. Das schimmerte wie ein frischer Stern oder der verlorene Funken einer Zigarette. Und er hatte gewusst, dass es das war, dass es die Ankunft war, dass sein Warten sich gelohnt und dass es nun so weit oder zu Ende war, wie man wollte. Das junge Muttermal sah aus, als trüge es einen kleinen, blauen, fröhlichen, von zarten, dunklen Falten gespaltenen Panzer auf dem Rücken. Es leuchtete zärtlich und hatte 2 kleine Auswüchse, die hervortraten wie Fühler, die sich ihm hoffnungsvoll entgegenstreckten. Und in der Tat, es war merkwürdig. Das Mal hatte die Form eines putzigen kleinen Krebses. Manchmal, zugegeben, in seltenen Augenblicken ist es doch, als könne man die Gehirnschale öffnen wie einen Gral und alle Geheimnisse träten plötzlich ans Licht in hellen Gewändern. Darauf lohnt es sich zu warten. Vielleicht. Aber ich weiß, das ist nur ein Traum und die Wirklichkeit wie die engen Pfade des Bewusstseins in Wahrheit dunkel und verstellt mit schweren Möbeln. Was ist das da? Was da? Na das da, dieses merkwürdige Flimmern. Wo? Ganz blau. Sieht aus wie ein Panzer. Um Gottes Willen. Krieg? Nein, kein Krieg. Es ist ein Krebs. Er trägt einen Panzer. Er leuchtet ganz blau. Es leuchtet wie eine Blume. Eine blaue Blume. Wie die Unschuld. Wie die Sehnsucht. Wie meine Hoffnung. Gottes. Was ist das? Sowas habe ich noch nie gesehen. Ein starkes blaues Licht. Es ist so groß und reich, als machte es die Liebe überflüssig. Sind wir gerettet? Doch nicht vergessen. Ist das das Ende? Endlich. Oder der Anfang. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Nein, jetzt sehe ich's. Es scheint wie eine große blaue Schale, versehen mit verschiedenen Inschriften. Aber die letzte, die oberste Schrift, wie von einem Nebel umzogen. Unlesbar. Unsichtbar. Unsichtbar. Die gestohlene Zeit. Ein Radioessay über das Warten von Barbara Bogen im Wortspiel. Es sprachen Brigitte Göbel, Christian Höning, Bruno Lehan und Thomas Nunner. Regie Jochen Nix. Produktion Bayerischer Rundfunk Studio Franken 2002.